Kundgabe 3713. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1946. Mahnung zur Arbeit für Gott. Katastrophe. Klar und deutlich werdet ihr die Stimme in euch vernehmen, die euch zur Arbeit rufet für mein Reich, so die Stunde eures Wirkens für mich gekommen ist. Und dann zögert nicht lange, sondern folget der Stimme und lasset euch von mir denen zuführen, die ihr belehren sollet in meinem Namen. Es wird die große Not der beste Sprecher sein für mich, denn sie wird, wenn auch nur vorübergehend, mir die Herzen öffnen, und ihr werdet angehört werden, williger als je zuvor. Die Menschen sind, ohne inneren Widerstand, durch das gewaltige Naturgeschehen zuvor, dem alles zum Opfer fällt, was ihnen lieb und teuer ist. Denen zuerst die große Not zu erklären, sie als letztes Hilfsmittel meinerseits darzustellen, auf dass ihre Seelen nicht gänzlich untergehen, ist eure Aufgabe, der ihr emsig nachkommen müsset, um den Mitmenschen zu helfen, vorerst geistig. Irdisch werde ich eure Gedanken so lenken, dass ihr euch Erleichterung verschaffen könnt, auch in körperlicher Notlage. Und ich werde einen jeden bedenken, seinem Glauben gemäß. Und darum sollet ihr auch den Glauben an mich, an meine Liebe und Allmacht, in den Mitmenschen erwecken oder zu festigen suchen, auf dass auch sie der Segnungen eines starken Glaubens teilhaftig werden können, auf dass auch ihnen geholfen werden kann in irdischer Not. Denn einer kann und will immer helfen, nur glauben müsset ihr an ihn. Und wo die irdische Kraft versagt, dort setzet meine Kraft ein, so dies mein Wille ist. Und mit meiner Kraft meistert ihr alle Lebenslagen, und ihr könnet auch durch die kommende Not geführt werden mit meiner Hilfe. Und so müsset ihr, meine Diener auf Erden, nach meinem Eingriff nur euer Augenmerk richten auf euer Lehramt, auf eure geistige Tätigkeit, auf die Seelen der Mitmenschen, die dringender Hilfe bedürfen. Ihr müsset ihren Willen mir zuzuwenden suchen, indem ihr mich ihnen kundgebet als einen Gott der Liebe, an den sie sich selbst wenden müssen, um auch von ihm die Kraft der Liebe zu empfangen. Die Not wird so groß sein, dass die Menschen jeden Rettungsanker erfassen, dass sie also williger denn je zuhören werden und dankbar sind, eine Erklärung zu finden für das Vernichtungswerk, das den Augen derer sich darbietet, die es überleben und deren Seelen ich also noch gewinnen will für mich. Und darum wirke ein jeder von euch, meinen Dienern, in eurem Kreise. Denn ihr alle werdet Gelegenheit haben, zu Genüge für mich zu sprechen und meines direkt vom Himmel zur Erde geleiteten Wortes Erwähnung zu tun. Nützet die Zeit eures Wirkens, weil ihr geöffnete Herzen findet, die aufnahmewillig sind für das, was ihr ihnen bietet, von meinem Geist getrieben. Und ich selbst werde wirken können durch euch. Ich werde reden können zu den Menschen, und wo nur der geringste Wille vorhanden ist, wird eure Arbeit auch erfolgreich sein. Es werden sich die Seelen mir zuwenden, die ich nun selbst betreuen und führen kann, je nach ihrem Willen und ihrem Glauben. Es ist keine lange Zeit mehr, bis ich offensichtlich in Erscheinung trete, in der immer und immer wieder angekündigte Naturkatastrophe. Sie wird kommen plötzlich und unerwartet. Denn ob auch die meinen täglich mit ihr rechnen, auch sie werden überrascht sein, so sich die ersten Anzeichen bemerkbar machen werden. Doch so leidvoll sie auch sein wird, ich ersehe ihre dringende Notwendigkeit und gehe keineswegs davon ab. Und also müsset ihr euch alle darauf vorbereiten, indem ihr mich und mein Wort aufnehmet in eure Herzen, wo und wann es euch nur immer möglich ist, auf dass ihr kraft erfüllt seid, so große Not und Angst um euch sein wird, auf dass ihr Trost und Kraft allen denen vermitteln könnt, die euch nahestehen, die mein Wille euch zuführt, auf dass ihr ihnen mein Wort kündet zum Heil ihrer Seelen. Bereitet euch vor auf diese Mission, denn sie erfordert eure ganze Kraft und euren Willen. Doch so ihr selbst stark seid im Glauben, werdet ihr ohne Furcht und Bangen den Mitmenschen weise Führer und Berater sein und zum Segen für alle wirken können, für mich und mein Reich. Amen.